Zum Beispiel, wenn du dich betrinkst und dich selbst in Gefahr bringst. Bist du jemals geschlagen worden? Fragt sie. Ja. Sehr oft. Eleanor konnte höllisch gut mit dem Stock umgehen. Das war die einzige Berührung, die ich ertrug. Mit großen Augen legt sie die Trauben zurück auf den Teller und trinkt noch einen Schluck Wein. Ihr Mangel an Appetit ärgert mich und wirkt sich auf den meinen aus. Vielleicht sollte ich einfach in den sauren Apfel beißen und ihr die Regeln vorlegen. Sprechen wir in meinem Arbeitszimmer weiter darüber, ich möchte dir etwas zeigen. Sie folgt mir und setzt sich in den Ledersessel vor meinem Schreibtisch, während ich mich mit verschränkten Armen dagegen lehne. Sie möchte alles wissen. Ihre Neugierde ist ein Segen. Sie hat noch nicht Fersengeld gegeben. Ich nehme eine Seite aus dem Vertrag auf dem Schreibtisch und reiche sie ihr. Das sind die Regeln. Sie können sich verändern und gehören zu dem Vertrag, den ich dir ebenfalls geben werde. Lies sie, damit wir sie besprechen können. Sie überfliegt die Seite. Hard Limits? Fragt sie kurz darauf. Ja, wozu du nicht bereit bist und wozu ich nicht bereit bin, müssen wir in unserer Vereinbarung festlegen. Ich weiß nicht, ob ich Geld für Kleidung annehmen will. Das erscheint mir falsch. Ich würde dich gern mit Geld überschütten. Lass mich Kleidung für dich kaufen. Es könnte sein, dass du mich zu offiziellen Anlässen begleiten musst. Gray, was sagst du da? Das wäre eine Premiere. Da solltest du schick angezogen sein. Dein Gehalt wird, sobald du einen Job hast, mit ziemlicher Sicherheit nicht für die Art von Kleidung ausreichen, die ich mir für dich vorstelle. Ich muss sie nicht tragen, wenn ich nicht mit dir zusammen bin? Nein. Okay, aber ich will nicht viermal die Woche Sport machen. Anastasia, ich erwarte Gelenkigkeit, Kraft und Ausdauer und glaub mir, du wirst trainieren müssen. Aber bestimmt nicht viermal die Woche. Wie wär's mit dreimal? Ich möchte, dass du viermal trainierst. Ich dachte, dies sind Verhandlungen. Erneut schlägt sie mich mit meinen eigenen Waffen. Okay, Miss Steele, wieder einmal ein berechtigter Einwand. Wie wär's mit dreimal wöchentlich eine Stunde und einmal eine halbe? 3 Tage, 3 Stunden. Ich vermute, dass ich bei dir genug Training kriegen werde. Das hoffe ich. Ja, stimmt. Okay, abgemacht. Willst du wirklich kein Praktikum in meinem Unternehmen machen? Du bist ein harter Verhandlungspartner. Nein, das halte ich für keine gute Idee. Sie hat recht. Meine Regel Nummer 1 lautet, fick niemals das Personal. Nun zu den Limits. Das hier sind meine. Ich gebe ihr die Liste. Top oder Flop, ich kenne meine Limits auswendig und hake im Geist die einzelnen Punkte ab, während sie sie liest. Sie wird blasser und blasser. Scheiße. Hoffentlich vergraule ich sie damit nicht. Ich begehre sie. Ich will, dass sie sich mir unterwirft. Unbedingt. Sie schluckt, hebt nervös den Blick. Wie kann ich sie dazu überreden, sich darauf einzulassen? Ich sollte sie beruhigen, ihr das Gefühl vermitteln, dass ich durchaus einfühlsam sein kann. Möchtest du etwas hinzufügen? Insgeheim hoffe ich, dass sie nichts hinzufügen will, denn ich wünsche mir freie Hand. Sie sieht mich stumm an. Das irritiert mich. Ich bin es nicht gewohnt zu warten. Gibt es irgendetwas, wozu du nicht bereit bist? Helfe ich ihr auf die Sprünge. Ich weiß es nicht. Eine unerwartete Antwort. Was soll das heißen? Sie rutscht auf ihrem Sitz herum und ihre Zähne spielen mit ihrer Unterlippe. Wieder. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Natürlich nicht. Geduld, Gray. Schließlich mutest du ihr eine ganze Menge zu. Ich versuche es weiter mit meiner sanften Taktik. Das ist neu für mich. Wenn du mit jemandem geschlafen hast, gab's da irgendetwas, das dir nicht gefallen hat? Ich muss daran denken, wie der Fotograf sie gestern begrapscht hat. Sie wird rot. Mein Interesse ist geweckt. Was hat sie getan, das ihr nicht gefallen hat? Ist sie im Bett experimentierfreudig? Sie wirkt so unbedarft. Normalerweise finde ich das nicht attraktiv. Du kannst es mir ruhig sagen, Anastasia. Wir müssen ehrlich miteinander sein, sonst funktioniert das nicht. Ich muss sie dazu bringen, lockerer zu werden. Sie will ja nicht mal über Sex reden. Wieder rutscht sie unruhig herum und betrachtet ihre Hände. Mach schon, Anna. Sag es mir, weise ich sie an. Himmel, ist das frustrierend. Ich habe noch nie mit jemandem geschlafen, also weiß ich es nicht, flüstert sie schließlich. Die Erde hört auf, sich zu drehen. Ist das zu fassen? Wie ist das möglich? Warum? Fuck. Noch nie? Frage ich ungläubig. Sie schüttelt den Kopf. Du bist noch Jungfrau? Ich kann es nicht glauben. Sie nickt verlegen. Ich schließe die Augen. Wie habe ich mich nur so täuschen können? Mich packt die Wut. Was soll ich mit einer Jungfrau? Ich bedenke sie mit einem zornigen Blick. Warum zum Teufel hast du mir das nicht gesagt? Knurre ich und fange an, in meinem Arbeitszimmer auf und abzulaufen. Sie zuckt verlegen mit den Achseln. Ich begreife nicht, warum du mir das nicht gesagt hast, brülle ich sie an. Es hat sich nicht ergeben und ich pflege den Stand meiner sexuellen Erfahrung nicht an die große Glocke zu hängen. Schließlich kennen wir uns kaum. Wieder einmal ein berechtigter Einwand. Nicht zu fassen, dass ich mit ihr die große Tour durch mein Spielzimmer gemacht habe. Gott sei Dank hat sie die Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben. Über mich weißt du jedenfalls eine ganze Menge, herrsche ich sie an. Mir war klar, dass du wenig Erfahrung hast, aber eine Jungfrau? Himmel Anna, ich habe dir gerade alles gezeigt. Nicht nur mein Spielzimmer, sondern auch meine Regeln und meine Hard Limits. Sie hat keine Ahnung. Wie konnte ich das nur tun? Möge Gott mir vergeben, murmle ich. Ich bin ratlos. Dann kommt mir ein anderer Gedanke. Unser Kuss im Aufzug, wo ich sie auf der Stelle hätte ficken wollen, war das ihr erster Kuss gewesen? Bist du vor mir schon mal von jemandem geküsst worden? Bitte sag ja. Natürlich, antwortet sie beleidigt. Ja, sie ist geküsst worden, aber noch nicht oft. Irgendwie tröstet mich das. Dich hat noch nie ein netter junger Mann umgehauen? Das begreife ich nicht. Du bist 21, fast 22 und schön. Warum hat noch keiner sie flachgelegt? Scheiße! Am Ende ist sie religiös. Nein, das hätte Welch sicher herausgefunden. Sie betrachtet ihre Hände und ich habe den Eindruck, dass sie lächelt. Sie findet das komisch? Ich könnte mich selbst in den Arsch treten. Trotz deiner Unerfahrenheit diskutierst du mit mir meine Pläne? Mir fehlen die Worte. Wie hast du dich bis jetzt um den Sex herumgedrückt? Bitte verrat mir das. Ich verstehe das nicht. Sie besucht das College. Soweit ich mich ans College erinnere, haben dort alle gebumst wie die Karnickel. Alle. Bis auf mich. Ein düsterer Gedanke, den ich beiseite schiebe. Anna zuckt mit den Achseln, dabei heben sich ihre schmalen Schultern leicht. Bisher hat niemand... Sie verstummt. Niemand hat was? Gesehen, wie schön du bist? Bisher hat niemand deine Erwartung erfüllt? Und ich tue es? Ich? Sie hat wirklich keine Ahnung. Wie soll sie jemals eine Sub werden, wenn sie nichts über Sex weiß? Das haut nicht hin. Meine ganze Vorarbeit war umsonst. Hier komme ich nicht weiter. Warum bist du so wütend auf mich? Flüstert sie. Klar glaubt sie das. Rück das gerade, Gray. Ich bin nicht wütend auf dich, sondern auf mich. Ich bin davon ausgegangen... Warum zum Teufel sollte ich wütend auf dich sein? Was für ein Durcheinander. Ich fahre mir mit der Hand durch die Haare und versuche, meinen Zorn zu zügeln. Willst du gehen? Frage ich besorgt. Nein, es sei denn, du möchtest es, antwortet sie mit einem Hauch von Bedauern. Natürlich nicht, ich habe dich gern hier. Meine Worte überraschen mich, denn sie entsprechen der Wahrheit. Ich bin gern mit ihr zusammen. Sie ist so anders. Und ich möchte sie ficken und schlagen und sehen, wie ihre alabasterfarbene Haut unter meinen Händen rosa anläuft. Doch das kommt ja jetzt nicht mehr in Frage, oder? Das Ficken ginge ja vielleicht noch. Das ist die Lösung. Ich könnte mit ihr ins Bett gehen, sie einreiten. Das wäre eine neue Erfahrung für uns beide. Würde sie das wollen? Sie hat mich vorhin gefragt, ob ich mit ihr schlafen würde. Ich könnte es versuchen, ohne sie zu fesseln. Aber möglicherweise berührt sie mich. Scheiße. Ich sehe auf die Uhr, es ist spät. Als ich wieder Anna anschaue, kaut sie erneut an ihrer Unterlippe. Ich will sie trotz ihrer Unerfahrenheit. Könnte ich mit ihr ins Bett gehen? Würde sie das überhaupt wollen, nach allem, was sie nun über mich weiß? Soll ich sie einfach fragen? Sie tönt mich total an mit dieser Lippenkauerei. Ich mache sie darauf aufmerksam und sie entschuldigt sich. Du musst dich nicht entschuldigen. Am liebsten würde ich sie auch beißen. Ganz fest. Ihr verschlägt es den Atem. Vielleicht hat sie Interesse. Ja, genau. Mein Entschluss ist gefasst. Komm. Ich strecke ihr die Hand hin. Was? Wir werden die Situation sofort bereinigen. Was soll das heißen? Was für eine Situation? Deine Situation. Anna, ich werde mit dir schlafen. Sofort. Oh. Vorausgesetzt, du willst. Ich möchte mich nicht aufdrängen. Ich dachte, du schläfst nicht mit Frauen, sondern fickst sie. Hart, entgegnet sie mit verdammt verführerischer, rauer Stimme. Großen Augen und Pupillen. Die Begierde lässt sie erröten. Sie will es auch. Erregung steigt in mir auf. Ich kann eine Ausnahme machen oder beides miteinander verbinden, wir werden sehen. Ich will wirklich mit dir schlafen. Bitte komm mit mir ins Bett. Ich würde mir wünschen, dass das mit unserem Arrangement klappt, aber du musst eine Ahnung von dem Wagnis haben, auf das du dich einlässt. Wir können heute Abend mit den Grundlagen deiner Erziehung anfangen. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich dir mein Herz und einen Strauß Blumen zu Füßen lege. Es ist vielmehr ein Mittel zum Zweck, zu einem Zweck, der mir und hoffentlich auch dir am Herzen liegt, sprudelt es aus mir heraus. Reiß dich zusammen, Gray. Ihre Wangen röten sich weiter. Sag schon, Anna, ja oder nein. Lass mich nicht am ausgestreckten Arm verhungern. Aber ich habe nicht alles gemacht, was auf deiner Liste steht, wendet sie schüchtern ein. Hat sie Angst? Hoffentlich nicht, das möchte ich nicht. Vergiss die Regeln heute Nacht. Ich begehre dich, seit du in mein Büro gestolpert bist. Und ich weiß, dass du mich auch willst. Du würdest nicht hier sitzen und mit mir seelenruhig über Strafen und Hard Limits diskutieren, wenn es nicht so wäre. Bitte, Anna, verbring die Nacht mit mir. Wieder strecke ich ihr die Hand hin und diesmal ergreift sie sie. Ich ziehe sie in meine Arme, drücke sie an mich. Sie schnappt verblüfft nach Luft. Ausnahmsweise meldet sich die Dunkelheit nicht. Vielleicht verjagt meine Libido sie. Diese junge Frau verwirrt mich zutiefst. Ich habe ihr mein düsteres Geheimnis enthüllt und sie ist nicht schreiend weggelaufen. Meine Finger gleiten in ihre Haare und ziehen ihr Gesicht zu mir heran, und ich blicke in diese bezaubernden Augen. »Du bist eine bemerkenswert mutige Frau«, flüstere ich. »Das bewundere ich.« Dann küsse ich sie sanft und nage an ihre Unterlippe. »Ich würde so gern diese Lippe beißen.« Ich ziehe stärker und sie beginnt zu wimmern. Sofort wird mein Schwanz steif. »Bitte, Anna, schlaf mit mir«, hauche ich. »Ja«, antwortet sie, und mein Körper geht los wie eine Rakete. »Reiß dich zusammen, Gray.« Die Vereinbarung ist nicht besprochen. Limits sind nicht festgelegt. Ich kann nicht mit ihr machen, was ich will, und trotzdem bin ich erregt. Das ist ein unbekanntes, aufregendes Gefühl. Ich sitze in der Achterbahn am höchsten Punkt. Blümchensex? Schaffe ich das? Ohne ein weiteres Wort führe ich sie aus meinem Arbeitszimmer hinaus, durch den Wohnbereich und den Flur entlang in mein Schlafzimmer. Sie umklammert fest meine Hand. Scheiße. Empfängnisverhütung. Bestimmt nimmt sie nicht die Pille. Zum Glück habe ich immer Kondome im Haus. Wenigstens muss ich mir keine Gedanken über die Schwänze machen, die schon in ihr drin waren. Beim Bett lasse ich sie los, gehe zu meiner Kommode und lege Uhr, Schuhe und Socken ab. Vermutlich nimmst du nicht die Pille. Sie schüttelt den Kopf. Habe ich mir schon gedacht. Ich hole eine Packung Kondome aus der obersten Schublade, um mir zu signalisieren, dass ich vorbereitet bin. Sie sieht mich mit riesigen Augen an und einen Moment zögere ich. Das ist eine große Sache für sie. Ich erinnere mich noch an mein erstes Mal mit Elena, wie peinlich es mir war. Aber auch was für eine Erleichterung, ein Himmelsgeschenk. Mir ist klar, dass ich sie eigentlich nach Hause schicken sollte, doch ich will nicht, dass sie geht, ich begehre sie. Und wichtiger, meine Begierde spiegelt sich in ihrer Miene, ihren dunkler werdenden Augen. »Soll ich die Jalousien herunterlassen?«, frage ich. »Ist mir egal«, antwortet sie. Ich dachte, in deinem Bett darf niemand schlafen außer dir. Wer sagt denn, dass wir schlafen werden? Ach. Als ich das höre, wird mein Schwanz noch härter. Diesen Mund würde ich gern ficken. Ich pirsche mich an sie heran wie an eine Beute. Baby, ich will mich in dich versenken. Sie atmet schnell und flach, ihre Wangen sind gerötet. Sie wirkt argwöhnisch, aber auch erregt. Sie ist mir ausgeliefert, und dieses Wissen gibt mir ein Gefühl der Macht. Sie hat keine Ahnung, was ich mit ihr anstellen werde. Wollen wir nicht die Jacke ausziehen? Ich schiebe sie ihr sanft von den Schultern, lege sie zusammen und auf meinen Stuhl. Ahnst du eigentlich, wie sehr ich dich begehre, Anna Steele? Ihre Lippen öffnen sich ein wenig, als sie Luft holt und ich berühre ihre Wange. Ihre Haut ist blütenglatt unter meinen Fingerspitzen. Sie ist hin und weg, verloren. Sie gehört mir schon. Was für ein berauschendes Gefühl. Und ahnst du, was ich mit dir machen werde? Murmle ich, halte ihr Kind zwischen Daumen und Zeigefinger und küsse sie. Sie erwidert meinen Kuss bereitwillig und plötzlich verspüre ich den überwältigenden Wunsch, sie nackt zu sehen. Ich öffne die Knöpfe an ihrer Bluse, schäle sie behutsam heraus und lasse das Kleidungsstück auf den Boden fallen. Dann trete ich einen Schritt zurück, um sie zu betrachten. Sie trägt den hellblauen Spitzen-BH, den Taylor ihr besorgt hat. Atemberaubend. Gott, Anna, ist deine Haut schön, so hell und makellos. Ich möchte jeden Quadratzentimeter davon küssen. Ihre makellose Haut erregt mich. Ich möchte schmale, rosafarbene Striemen, vielleicht von einer Reitgerte, an ihr sehen. Sie errötet auf entzückende Weise. Bestimmt ist sie verlegen. Und wenn mir nichts anderes gelingen sollte, ich werde ihr beibringen, sich ihres Körpers nicht mehr zu schämen. Ich löse ihre Haare, die sich üppig kastanienbraun um ihr Gesicht und über ihre Brüste ergießen. Ich liebe braune Haare. Sie ist einfach wunderbar, außergewöhnlich, ein Juwel. Ich wölbe die Hände um ihren Kopf, lasse die Finger durch ihre Haare gleiten, ziehe sie zu mir heran, küsse sie. Sie öffnet die Lippen weiter, erlaubt mir den Zugang zu ihrem warmen, feuchten Mund. Ihr Stöhnen hallt in mir nach, bis in die Spitze meines Schwanzes. Ihre Zunge sucht vorsichtig die meine, erkundet meinen Mund, und irgendwie finde ich ihr unerfahrenes Forschen heiß. Sie schmeckt köstlich, nach Wein, Trauben und Unschuld. Eine aufregende Mischung. Ich schließe die Arme fest um sie, erleichtert darüber, dass sie lediglich meine Oberarme berührt. Eine Hand in ihren Haaren halte ich sie fest. Die andere wandert ihren Rücken hinunter zu ihrer Taille und ihrem Hinterteil. Ich drücke sie gegen mich, gegen meine Erektion. Wieder stöhnt sie auf. Ich küsse sie weiter, sporne ihre ungeschickte Zunge an, meinen Mund zu entdecken, während ich den ihren erobere. Ich verkrampfe mich, als ihre Hände meine Arme hinaufgleiten. Einen Augenblick lang frage ich mich, wohin sie als nächstes wandern werden. Sie streichelt meine Wange, dann meine Haare. Ein bisschen bringt mich das aus der Fassung. Doch als sie die Finger in meinen Haaren vergräbt und sanft daran zieht, verdammt, das fühlt sich gut an. Auch ich stöhne auf, doch so darf das nicht weitergehen. Bevor sie mich erneut berühren kann, schiebe ich sie in Richtung Bett und sinke auf die Knie. Diese Jeans muss endlich herunter. Ich will sie ausziehen, sie noch mehr erregen und sie daran hindern, mich noch einmal anzufassen. Ich umschließe ihre Taille mit beiden Händen und lasse meine Zunge kurz um ihren Nabel kreisen. Unwillkürlich spannen sich ihre Muskeln an und sie holt tief Luft. Himmel, riecht und schmeckt sie gut, wie ein Obstgarten im Frühjahr. Ich sauge alles begierig in mich auf. Sie vergräbt die Finger noch einmal in meinen Haaren. Dagegen habe ich nichts. Ich mag es sogar. Als ich sanft an ihre Hüfte knabbere, wird ihr Griff in meinen Haaren fester. Ihre Augen sind geschlossen, ihr Mund steht ein wenig offen und sie atmet schwer. Sobald ich den Knopf an ihrer Jeans öffne, macht sie die Augen auf und wir sehen einander an. Ich ziehe langsam den Reißverschluss auf. Meine Hände gleiten unter den Hosenbund und wandern zu ihrem Po, streifen ihr die Jeans ein Stück herunter. Ich kann mich nicht beherrschen, will sie schockieren, ihre Grenzen ausloten. Ohne den Blick von ihr zu wenden, lecke ich mir die Lippen, schiebe die Nase zwischen ihren Oberschenkeln zur Mitte ihres Slips, schließe die Augen und genieße ihren Geruch. Köstlich. Du riechst so gut. Meine Stimme ist rau vor Verlangen und allmählich wird meine Jeans ziemlich unbequem. Sanft drücke ich sie aufs Bett, nehme ihren rechten Fuß, ziehe Turnschuh und Socke aus. Dann lasse ich den Daumennagel über ihren Riss gleiten, und zu meinem Entzücken windet sie sich mit offenem Mund auf dem Bett. Ich senke den Kopf, lasse meine Zunge und anschließend meine Zähne über ihren Spann wandern, an der Stelle, an der noch die Spur von meinem Daumennagel zu sehen ist. Sie sinkt mit geschlossenen Augen aufs Bett zurück und stöhnt. Was für eine Reaktion! »Ach, Anna, was ich für dich tun könnte«, flüstere ich, als ich sie mir in meinem Spielzimmer vorstelle, mit Handschellen an mein Himmelbett gefesselt, über den Tisch gebeugt, am Kreuz baumelnd. Ich könnte sie auf die Folter spannen, bis sie mich um Erlösung bittet. Diese Bilder sorgen dafür, dass mir die Jeans noch enger wird. Teufel! Ich ziehe hastig auch den anderen Schuh und die andere Socke aus und streife ihre Jeans ganz herunter. Nun liegt sie fast nackt auf meinem Bett. Ihre Haare sind um ihren Kopf herum ausgebreitet, ihre langen, blassen Beine einladend vor mir ausgestreckt. Ich muss ihre Unerfahrenheit berücksichtigen, aber sie atmet schwer, will mich. Ihr Blick ist auf mich gerichtet. Ich habe noch nie zuvor jemanden in meinem Bett gefickt. Wieder eine Premiere mit Miss Steele. Wie schön du bist, Anastasia Steele. Ich kann es gar nicht erwarten, in dich einzudringen, sage ich sanft. Ich will sie noch weiter aus der Reserve locken, herausfinden, was sie weiß. Zeig mir, wie du dich selbst befriedigst, fordere ich sie auf. Sie runzelt die Stirn. Zier dich nicht, Anna, zeig's mir. Ein Teil von mir würde ihr die Schüchternheit gern aus dem Leib prügeln. Sie schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht, was du meinst. Was ist denn das für ein Spielchen? Wie bringst du dich zum Orgasmus? Das will ich sehen. Sie schweigt. Offenbar habe ich sie wieder schockiert. Das habe ich noch nie gemacht, flüstert sie schließlich. Ich sehe sie ungläubig an. Selbst ich habe masturbiert, bevor ich in Elenas Fänge geriet. Vermutlich hat sie noch nie einen Orgasmus erlebt. Kaum zu glauben. Wow. Ich besorge ihr den ersten Fick und den ersten Höhepunkt. Es muss also gut werden. Tja, dann müssen wir das eben gemeinsam herausfinden. Bei mir wirst du abgehen wie eine Rakete, Baby. Teufel. Wahrscheinlich hat sie auch noch nie einen nackten Mann gesehen. Ohne den Blick von ihr zu wenden, knöpfe ich meine Jeans auf und ziehe sie langsam herunter. Das Hemd lasse ich an aus Angst, dass sie mich berühren könnte. Wäre es wirklich so schlimm, wenn sie es täte? Ich schiebe diesen Gedanken beiseite, bevor mich die Dunkelheit wieder umfangen kann, packe ihre Fußknöchel und spreize ihre Beine. Sie macht große Augen. Ihre Hände zerknüllen mein Laken. Ja, behalt deine Finger dort, Baby. Ich schiebe mich zwischen ihre Beine. Vor Lust windet sie sich unter mir. Halt still, ermahne ich sie und beuge mich über sie, um die zarte Haut an der Innenseite ihrer Schenkel zu küssen. Ich hauche weitere Küsse auf ihren Slip und ihren Bauch, und dazwischen knabbere und sauge ich. Wieder dieses Gezappel. Du wirst lernen müssen, stillzuhalten, Baby. Vorausgesetzt, du akzeptierst mich als Lehrmeister. Ich werde ihr beibringen, die Lust zu genießen, ohne sich zu bewegen, weil das jede Berührung, jeden Kuss und jedes Knabbern intensiviert. Der Gedanke allein genügt, um mich sofort in sie versenken zu wollen. Doch bevor ich das tue, möchte ich wissen, wie empfänglich sie ist. Bis jetzt hat sie sich nicht zurückgehalten. Sie lässt mir freie Hand über ihren Körper. Sie will es wirklich. Meine Zunge schlängelt in ihren Bauchnabel, dann geht's weiter nach oben. Ich lege mich neben sie, ein Bein noch immer zwischen den ihren. Meine Hand huscht über ihre Hüfte und ihre Taille zu ihrer Brust hinauf. Ich wölbe sanft die Finger darum, versuche ihre Reaktion abzuschätzen. Sie verkrampft nicht und hält mich nicht auf. Sie vertraut mir. Kann ich ihr Vertrauen so weit ausdehnen, dass ich die vollständige Herrschaft über ihren Körper übernehmen darf? Über sie? Der Gedanke beflügelt mich. Passt genau, Anastasia, bemerke ich, lasse meinen Zeigefinger in ihren Büstenhalter gleiten und ziehe ihn herunter, so dass ihre Brust frei daliegt. Ihre Brustwarze ist klein, rosafarben und hart. Ich schiebe den BH so weit herunter, dass Verstärkung und Stoff ihre Brust nach oben drücken. Das Gleiche wiederhole ich auf der anderen Seite und beobachte fasziniert, wie ihre Brustwarzen sich unter meinem Blick aufrichten. Wow. Und dabei habe ich sie noch nicht einmal angerührt. Sehr schön, flüstere ich anerkennend und blase ganz leicht auf die eine Brustwarze, die noch härter wird. Anastasia bäumt sich mit geschlossenen Augen auf. Halt still, Baby, lass dich ganz auf das Vergnügen ein, dann ist das Gefühl sehr viel intensiver. Wieder blase ich leicht auf eine Brustwarze und rolle die andere vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie verkrallt die Finger in den Laken, als ich heftig daran sauge. Erneut bäumt sich ihr Körper auf und sie stößt einen Schrei aus. »Versuchen wir mal, dich so zum Orgasmus zu bringen«, sage ich und lasse nicht locker. Sie beginnt zu wimmern. »Oh ja, Baby, fühl es.« Ihre Brustwarzen richten sich noch weiter auf und sie fängt an, mit den Hüften zu kreisen. »Halt still, Baby. Ich werde dir beibringen, stillzuhalten.« »Bitte«, fleht sie und ihre Beine werden starr. Es funktioniert. Sie ist nahe dran. Ich mache weiter, konzentriere mich nacheinander auf ihre Brustwarzen, beobachte ihre Reaktion, erspüre ihre Lust. Das treibt mich fast in den Wahnsinn. Gott, wie ich sie begehre. »Lass los, Baby«, murmle ich und ziehe mit den Zähnen an ihrer Brustwarze. Mit einem lauten Schrei kommt sie zum Höhepunkt. »Ja.« Ich ersticke ihre Schreie mit Küssen. Sie schnappt nach Luft, gibt sich ganz ihren Sinnen hin. Sie gehört mir. Ihr erster Orgasmus. Der Gedanke macht mich ziemlich stolz. »Du reagierst sehr intensiv, aber du wirst lernen müssen, das zu beherrschen. Es wird mir großen Spaß machen, dir das beizubringen.« »Ich kann es gar nicht erwarten. Doch jetzt will ich sie erst einmal nehmen, und zwar ganz. Ich küsse sie, währenddessen wandert meine Hand zu ihrer Scham. Ich wölbe sie um sie, spüre ihre Wärme. Mein Finger gleitet unter die feine Spitze und beginnt langsam zu kreisen. »Wie feucht du bist! Gott, wie ich dich begehre!« Ich schiebe meinen Finger in sie hinein und sie schreit vor Lust auf. Sie ist heiß und eng und feucht und ich will sie. Erneut bewege ich meinen Finger in ihr und ersticke ihre Schreie durch Küsse. Dann drücke ich meine Handfläche gegen ihre Klitoris. Immer wieder. Stöhnend windet sie sich unter mir. »Himmel, ich will sie. Jetzt.« Sie ist bereit. Ich richte mich auf, ziehe den Slip aus, streife meine Boxershorts ab und greife nach einem Kondom. Anschließend schiebe ich mich zwischen ihre Beine und spreize sie weiter. Anastasia beobachtet mich. Vermutlich hat sie noch nie zuvor einen erigierten Penis gesehen. »Keine Sorge, auch bei dir weitet sich alles«, beruhige ich sie. Beuge mich über sie, die Hände zu beiden Seiten ihres Kopfes, und stütze mich auf den Ellbogen ab. Wie ich sie begehre. Aber zuerst muss ich wissen, ob sie es immer noch möchte. »Willst du es wirklich?«, frage ich. »Sag jetzt nicht nein.« »Ja, bitte«, bettelt sie. »Zieh die Knie an«, weise ich sie an. Dann geht es leichter. Bin ich schon jemals so erregt gewesen? Ich kann mich kaum noch beherrschen, das begreife ich nicht. Es muss an ihr liegen. Warum? Konzentrier dich, Gray. Ich bringe mich in Position, sie sieht mich mit großen Augen flehend an. Sie will es wirklich, genauso sehr wie ich. Soll ich sanft sein und die Qual verlängern, oder packe ich den Stier bei den Hörnern? Ich entscheide mich für die zweite Alternative. Ich muss sie haben. Ich werde sie jetzt ficken, Miss Steele. Hart. Ein Stoß und ich bin in ihr. Wahnsinn. Wie eng. Sie schreit auf. Scheiße. Ich habe ihr wehgetan. Ich möchte mich bewegen, mich in ihr verlieren und es kostet mich meine ganze Selbstbeherrschung, eine Pause zu machen. Du bist so eng. Alles in Ordnung? Frage ich heiser und sie nickt die Augen noch größer. Es fühlt sich an wie der Himmel auf Erden, sie so eng um mich zu spüren. Obwohl ihre Hände auf meinen Unterarmen liegen, stört mich das nicht. Die Dunkelheit schlummert, vielleicht weil ich Anna schon so lange begehre. Ein solches Verlangen, einen solchen Hunger habe ich noch nie zuvor verspürt. Es ist ein brandneues Gefühl. Ich will so viel von ihr. Ihr Vertrauen, ihren Gehorsam, ihre Unterwerfung. Ich möchte, dass sie mir gehört. Aber im Moment gehöre ich ihr. Jetzt werde ich mich bewegen, Baby. Meine Stimme klingt kehlig, als ich mich ganz langsam zurückziehe. Was für ein einzigartiges, köstliches Gefühl, wie ihr Körper meinen Schwanz umschließt. Ich stoße wieder zu und nehme sie in Besitz, in dem Wissen, dass das vor mir noch keiner getan hat. Sie wimmert. Ich halte inne. Mehr? Ja, haucht sie. Diesmal stoße ich tiefer in sie hinein. Noch mehr? Frage ich und Schweiß tritt auf meine Haut. Ja. Ihr Vertrauen zu mir ist überwältigend. Ich beginne mich richtig zu bewegen, möchte sie zum Höhepunkt bringen. Ich werde nicht aufhören, bis sie kommt. Ich will diese Frau besitzen, ihren Körper und ihre Seele. Ich möchte spüren, wie sich ihre Muskeln um mich zusammenziehen. Fuck, sie wölbt sich mir entgegen, passt sich meinem Rhythmus an. Siehst du, wie gut wir zusammenpassen, Anna? Ich packe ihren Kopf und halte sie fest, während ich ihren Körper in Besitz nehme und sie hart küsse. Sie wird unter mir starr. Oh ja, sie ist dicht dran. Komm für mich, Anna, fordere ich, und sie schreit vor Lust auf, wirft mit offenem Mund und geschlossenen Augen den Kopf zurück. Beim Anblick ihrer Ekstase zerberste ich, verliere jede Vernunft und Kontrolle, rufe laut ihren Namen und ergieße mich in ihr. Ich öffne keuchend die Augen. Wir sind Stirn an Stirn. Sie sieht mich an. Teufel. Ich bin verloren. Ich küsse sie auf die Stirn, ziehe mich aus ihr zurück und lege mich neben sie. Sie zuckt zusammen, doch abgesehen davon scheint sie in Ordnung zu sein. »Hab ich dir wehgetan?« frage ich und streiche ihr eine Haarsträhne in das Ohr. Anna strahlt mich ungläubig an. »Du fragst mich, ob du mir wehgetan hast?« Einen kurzen Moment weiß ich nicht, warum sie grinst. »Ach so, mein Spielzimmer.« »Die Ironie der Situation ist mir durchaus bewusst«, murmle ich. »Sogar jetzt noch verblüfft sie mich.« Aber mal im Ernst, alles okay? Sie streckt sich neben mir aus, fühlt ihren Körper und provoziert mich mit einem belustigt befriedigten Blick. »Du hast mir keine Antwort gegeben«, knurre ich. »Ich muss wissen, ob es ihr gefallen hat. Alles deutet darauf hin, aber ich muss es aus ihrem Mund hören.« Während ich auf ihre Antwort warte, streife ich das Kondom ab. Gott, wie ich diese Dinger hasse. Ich lasse es diskret auf den Boden fallen. »Das würde ich gerne öfter machen«, erklärt sie mit einem verlegenen Kichern. »Wie bitte? Schon wieder?« »Tatsächlich, Miss Steele?« Ich küsse ihren Mundwinkel. »Sie sind unersättlich, meine Liebe.« »Drehen Sie sich auf den Bauch.« »So kann ich sicher sein, dass du mich nicht berührst.« Mit einem kurzen Lächeln tut sie mir den Gefallen. Mein Schwanz zuckt anerkennend. Ich löse die Haken ihres BHs und lasse meine Hand über ihren Rücken zu ihrem Hinterteil gleiten. »Du hast wirklich ausgesprochen schöne Haut«, bemerke ich, streiche ihr die Haare aus dem Gesicht und spreize ihre Beine. Dann hauche ich sanfte Küsse auf ihre Schulter. »Warum hast du dein Hemd noch an?«, erkundigt sie sich. Sie ist verdammt neugierig. Wenn sie auf dem Bauch liegt, kann sie mich nicht anfassen, das weiß ich, also richte ich mich auf, ziehe mein Hemd über den Kopf und lasse es auf den Boden fallen. Ganz nackt lege ich mich wieder auf sie. Ihre Haut schmiegt sich warm an die meine. Ach, daran könnte ich mich gewöhnen. »Ich soll dich nochmal ficken«, flüstere ich ihr ins Ohr und küsse sie. Sie windet sich aufs Köstlichste unter mir. »So geht das nicht. Halt still, Baby.« Meine Hand streicht über ihre Taille, ihre Hüfte und ihren Oberschenkel zur Rückseite ihres Knies, das ich wegdrücke, um ihre Beine zu spreizen. Ihr stockt der Atem, vor Vorfreude hoffe ich. Endlich liegt sie still unter mir. Meine Finger wölben sich um ihren Po, während ich mich auf sie herabsenke. »Ich werde dich jetzt von hinten nehmen, Anastasia.« Mit der freien Hand packe ich ihre Haare im Nacken und ziehe sanft daran, so dass sie den Kopf nicht rühren kann. Ihre Arme ruhen harmlos auf dem Laken. »Endlich«, Du gehörst mir, flüstere ich. Mir allein, vergiss das nicht. Mit den Fingern beginne ich sanft, ihre Klitoris zu umkreisen. Sie versucht sich zu bewegen, aber mein Gewicht hält sie an Ort und Stelle. Ich verwöhne sie mit leichten Bissen und Küssen. Ihr verführerischer Duft vermischt sich mit dem vom Sex. Du riechst himmlisch, flüstere ich und knabbere an ihrem Ohr. Ihre Hüften fangen an, meine Bewegungen zu spiegeln. Halt still, warne ich sie. Sonst höre ich auf. Ich schiebe langsam meinen Daumen in sie hinein und lasse ihn kreisen. Dabei streiche ich ihr immer wieder über ihren Kitzler. Sie stöhnt auf, erstarrt unter mir, will sich erneut bewegen. Gefällt dir das? Frage ich, und meine Zähne streifen ihr Ohrläppchen. Während ich weiter ihre Klitoris bearbeite, spanne ich langsam meinen Daumen an. Rein, raus. Sie kann sich nach wie vor nicht rühren. Sie stöhnt mit fest zugedrückten Augen laut auf. Du bist so feucht, Anastasia, das gefällt mir. Sogar sehr. Gut. Wollen mal sehen, wie weit du gehst. Ich ziehe meinen Daumen aus ihrer Vagina. Mach den Mund auf, weise ich sie an, und als sie das tut, schiebe ich ihr meinen Daumen zwischen die Lippen. Koste, wie du schmeckst. Saug, Baby. Sie saugt wie wild. Wahnsinn. Ich stelle mir meinen Schwanz in ihrem Mund vor. Ich möchte deinen Mund ficken, Anastasia, und bald werde ich das auch tun. Keuche ich. Sie beißt zu. Fuck. Ich ziehe fest an ihren Haaren, bis sie loslässt. Unartiges Mädchen. Nun male ich mir einer solch dreisten Aktion würdige Strafen aus, die ich ihr auferlegen könnte, wenn sie meine Sub wäre. Bei dem Gedanken wird mein Schwanz zum Platzen hart. Ich richte mich auf. Halt still, sage ich, nehme ein weiteres Kondom vom Nachtkästchen, reiße es auf und streife es über meine Erektion. Abgesehen davon, dass sie vor Lust schwer atmet, hält sie tatsächlich still. Sie ist großartig. Ich lege mich wieder auf sie, packe ihre Haare und fixiere ihren Kopf so, dass sie ihn nicht rühren kann. Diesmal lassen wir uns Zeit, Anastasia. Sie stöhnt auf, als ich meinen Penis ganz langsam in sie hineinschiebe, bis er tief in ihr drin ist. Gott, fühlt sich das gut an. Ich kreise mit den Hüften, gleite ein Stück heraus, halte kurz inne und gleite wieder hinein. Sie wimmert und spannt die Muskeln unter mir an, um sich zu bewegen. Nein, Baby. Ich will, dass du stillhältst und dass du das spürst. Konzentrier dich ganz auf den Genuss. Du fühlst dich so gut an, flüstere ich und lasse die Hüften noch einmal kreisen. Ganz langsam. Rein, raus, rein, raus. Sie beginnt zu beben. Nein, Baby, noch nicht. Keine Chance. Ich lass dich noch nicht kommen. Nicht, wenn mir das so großen Spaß macht. Bitte, bettelt sie. Ich will, dass du wund bist von mir, Baby. Ich ziehe mich aus ihr zurück und gleite wieder hinein. Morgen sollst du dich bei jeder Bewegung an mich erinnern, nur an mich. Du gehörst mir. Bitte, Christian, fleht sie. Was möchtest du, Anastasia? Sag es mir.